Ich bin mit 1000 Waffen ausgestattet, die ich rauchen lasse. Das hier ist kein Battle, Nigga, das ist Pitbull gegen Mauerdackel. Ich stopf deine Atemwege mit Sniper-Shots und hab mit harten Schlägen deine Magengegend weich geklopft. Spar dir mal deine Hooklines, du Schwuchtel, hast es einfach nicht drauf. Ich hab ne Luxusjacht und schlag dich Tunte platt mit reiner Muskelkraft, bis du die Beine in die Hand nimmst wie bei Huckepack. Ich bin Mr. X, von mir aus, na schön, dann bist du aber Mrs. Doppel-X-Chromosom. Oh, das war nicht mal ein sauberer Reim, eigentlich brauch ich für dich überhaupt keinen Reim. Und warum konterst du in deiner HR3 noch meine HR2? Anscheinend macht sie dir noch schwer zu schaffen, du Versager, weiß, dass ich auf dich draufschlage, danach in Applaus bade. Du ergreifst die Flucht und läufst davon, nenn es Laufmasche. Ja, ich treib weiter meinen Schabernack und du brauchst nach dem Battle leider einen neuen Zahnersatz. FCKW, du verpestest die Luft, es wär am besten, du gehst wieder back in dein Puff, kleine Bitch. Während du am Schreibtisch sitzt, dreh ich deinen Pimmel durch einen Bleistiftspitzer. Und dann sieht er aus wie der Teig von Pizza, kleiner Wichser. Bitch, Nigga, Alter, reizt die ganzen 48 Stunden aus wie so eine behinderte Scheißhure.